Abschnitt 25 aus Der Rote Stern von Alexander Alexandrowitsch Bogdanow. Übersetzt von Herminia Isabella Maria Zurmühlen. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Leonids Manuskript. Dritter Teil. Sterni. Die erste von dem Vorsitzenden des Zentralen Statistischen Büros gestellte Frage, hub Sterni in seinem üblichen mathematisch nüchternen Ton an, bezieht sich auf die Wahl des zu kolonisierenden Planeten. Meiner Ansicht nach bedarf es hier gar keiner Entscheidung, denn die Wahl wurde schon längst von der Wirklichkeit getroffen. Es hat gar keinen Sinn, zwischen den zwei Planeten wählen zu wollen, denn von den beiden uns erreichbaren ist für die Massenkolonisation bloß der eine geeignet, und zwar die Erde. Wir besitzen über die Venus eine ausführliche Literatur, mit der sie alle selbstverständlich gut bekannt sind. Das Ergebnis aller unserer Versammlungen und Beratungen war stets das gleiche. Es ist uns unmöglich, in diesem Augenblick von der Venus Besitz zu ergreifen. Ihre versengende Sonne erschöpft und schwächt unsere Kolonisten. Ihre furchtbaren Stürme und Gewitter zerstören unsere Bauten, schleudern unsere Aeroplane in den Raum, zerschmettern sie an den riesenhaften Bergen. Mit ihren Ungeheuern möchten wir, freilich um den Preis nicht geringer Opfer fertig zu werden, aber ihre unglaublich reiche Bakterienwelt, mit der wir noch ungenügend bekannt sind, wie viele neue Krankheiten vermag diese in sich zu bergen. Ihre Vulkane befinden sich noch in Tätigkeit. Wie viele unerwartete Erdbeben, Lavaströme, Sturzfluten würden uns dort bedrohen. Der Versuch, die Venus zu kolonisieren, würde unzählige und völlig nutzlose Opfer fordern. Opfer nicht der Wissenschaft und dem Glück der Allgemeinheit gebracht, sondern der Unvernunft und Phantasterei. Diese Frage erscheint mir völlig klar, und der Bericht über die letzte Expedition nach der Venus zerstört endgültig alle Zweifel. Wenn es sich also um eine Massenauswanderung handelt, so kommt dafür nur die Erde in Betracht. Dort sind die durch die naturbedingten Hindernisse gering. Der Reichtum der Natur ist grenzenlos, übertrifft den unseres Planeten um das Achtfache. Die Kolonisation selbst ist bereits durch die auf der Erde lebenden Wesen gut vorbereitet, wenngleich diesen Erdgeschöpfen eine höhere Kultur mangelt. All dies ist dem Zentralen Statistischen Büro wohl bekannt. Wenn es uns daher vorschlägt, die Wahl des Planeten zu treffen und wir es auch selbst für nötig halten, so besteht dafür ein einziger Grund, nämlich, dass sich uns auf der Erde ein äußerst ernstes Hindernis entgegenstellt. Ihre Menschheit. Die Erdenmenschen bewohnen die ganze Erde, werden auf keinen Fall bereit sein, sie gutwillig und sei es auch nur einen Teil an uns abzutreten. Das hängt mit dem ganzen Charakter ihrer Kultur zusammen, deren Basis der Besitz und die organisierte Gewalt sind. Wenngleich selbst die zivilisiertesten Völker der Erde bloß einen geringen Teil der ihnen erreichbaren Schätze der Natur ausbeuten, so verlangt sie dennoch immer nach der Eroberung weiterer Territorien, und diese Gier schwächt sich niemals ab. Der systematisch betriebene Raub der Länder und des Besitzes der weniger zivilisierten Völker trägt bei ihnen die Bezeichnung Kolonialpolitik und wird als eine der Hauptaufgaben des staatlichen Lebens betrachtet. Man kann sich demnach vorstellen, wie sich die Erdenmenschen unserem ganz natürlichen und vernünftigen Vorschlag gegenüber verhalten würden, uns einen Teil ihres Gebietes abzutreten, wofür wir sie lehren und ihnen behilflich sein würden, den ihnen gebliebenen Teil in unvergleichlich höherem Maße auszunützen. Für sie ist die Kolonisation eine Frage der rohen Kraft und der Vergewaltigung, und wir wären, ob wir nun wollen oder nicht, gezwungen, ihnen gegenüber ebenfalls diesen Standpunkt einzunehmen. Handelte es sich hier ausschließlich darum, ihnen ein einziges Mal unsere größere Kraft zu beweisen, so wäre dies sehr einfach und würde nicht mehr Opfer kosten als die bei ihnen so beliebten, unsinnigen, nutzlosen Kriege. Es existiert bei ihnen eine gewaltige Herde für den Mord dressierter Leute, die mit dem Wort Armee bezeichnet wird. Freilich vermöchten wir vom Eteronef aus vermittels der verderblichen, durch die beschleunigte Spaltung des Radiums erzeugten Lichtfluten in wenigen Augenblicken ein oder zwei dieser Herden zu vernichten. Und dies wäre für die Zivilisation der Erde weit mehr nützlich als schädlich. Leider jedoch ist das, was nachher käme, lange nicht so einfach. Die wahren Schwierigkeiten würden erst mit diesem Augenblick beginnen. In dem jahrhundertealten Kampf der Erdenvölker gegeneinander entwickelte sich bei ihnen eine psychologische Eigenheit, die Patriotismus heißt. Dieses unbestimmbare, aber starke und tiefe Gefühl enthält ebensowohl boshaftes Misstrauen gegen alle Völker und Rassen, als auch eine schier elementare Anhänglichkeit für die Sitten und Gebräuche der eigenen Umgebung. Besonders ist dies in jenen Ländern der Fall, wo die Erdenvölker gleich Schildkröten mit ihrer Umgebung verwachsen sind. Oft aber ist dieser Patriotismus nichts anderes als die Gier nach Zerstörung, Vergewaltigung und Raub. Die patriotische Einstellung wird besonders stark nach kriegerischen Niederlagen. Nehmen die Sieger den Besiegten einen Teil ihres Landes fort, dann nimmt der Patriotismus dieser Besiegten den Charakter eines hartnäckigen und grausamen Hasses gegen die Sieger an. Und die Rache wird zum Lebensideal des ganzen Volkes, nicht nur der schlechteren Elemente, der oberen, der reaktionären Klassen, sondern auch der besten, der Arbeitermassen. Wenn wir uns nun eines Teiles der Erdoberfläche durch Gewalt bemächtigen, so würde dies zweifellos zu einer Vereinigung aller Erdenmenschen in einem einzigen Gefühl des Erdenpatriotismus führen, zu einem unbarmherzigen Rassenhass, zu wilder Wut gegen unsere Kolonisten. Die Ausrottung der Eindringlinge, gleich viel mit welchen Mitteln bis zum gemeinsten Verrat, würde als heilige und edle Sache gelten, die unsterblichen Ruhm verleiht. Unseren Kolonisten würde das Leben unerträglich gemacht werden. Sie wissen, dass die Vernichtung des Lebens selbst bei einer niederen Kulturstufe etwas äußerst Einfaches ist. Im offenen Kampf sind wir unvergleichlich stärker als die Erdenmenschen. Dennoch vermöchten sie durch unerwartete Überfälle uns ebenso zu töten, wie sie dies untereinander zu tun pflegen. Außerdem darf nicht außer Acht gelassen werden, dass bei ihnen die Kunst der Zerstörung weit stärker entwickelt ist als irgendetwas anderes in ihrer Kultur. Unter diesen Umständen wäre das Leben auf der Erde geradezu unmöglich. Es würde auf ihrer Seite Verschwörungen und Terror, auf der unserer Genossen beständige Gefahr und unzählige Opfer bedeuten. Diese müssten sich zu 10 oder vielleicht sogar 100 Millionen ansiedeln. Bei dem auf der Erde herrschenden gesellschaftlichen System, das keine gegenseitige Hilfe kennt, bei den dort herrschenden sozialen Verhältnissen Dienste und Hilfe mit Geld zu entlohnen, bei der unzulänglichen und verschwenderischen Art der Produktion, die sich nicht rasch genug auf die gewaltige Vermehrung der Bewohner einzustellen vermöchte, würden Millionen der von uns Vertriebenen größtenteils zu einem schmerzlichen Hungertod verdammt sein. Die Minderheit des kolonisierten Teiles würde gegen uns bei der übrigen Erdenmenschheit eine grausame, fanatische Agitation betreiben. Wir müssten also den Kampf fortsetzen. Unser ganzer Erdenteil müsste sich in ein uneinnehmbares, festes Kriegslager verwandeln. Die Angst vor künftigen Eroberungen unsererseits sowie der starke Rassenhass würden alle Erdenvölker dazu vereinigen, sich auf einen Krieg gegen uns vorzubereiten. Sind schon heute ihre Waffen weit vollkommener als ihre Arbeitswerkzeuge, so würde in diesem Fall die technische Vervollkommnung der Mordinstrumente mit rasender Schnelligkeit vor sich gehen. Zu gleicher Zeit würden sie absichtlich eine Ursache für den Beginn des gewaltigen Krieges herbeiführen und erzwingen. Eines Krieges, der für uns selbst im Falle eines Sieges ungeheure Verluste bedeutete. Es ist nicht ausgeschlossen, dass ihnen auch die Aneignung und Verwertung unserer besten Mittel gelingen könnte. Sie kennen bereits die Radiums aus strahlenden Stoffe. Die Methode der beschleunigten Spaltung vermöchten sie vielleicht irgendwie durch uns erfahren, oder aber ihre Gelehrten könnten diese selbst entdecken. Es ist ihnen allen bekannt, dass bei Anwendung dieser Waffen jener, der auch nur um wenige Minuten früher angreift als der Feind, diesen unweigerlich vernichtet. In diesem Fall erfolgt das Zerstören des höchsten Lebens ebenso leicht wie durch ein Elementarereignis. Welch ein Leben müssten unsere Genossen führen, umgeben von diesen Gefahren, gefoltert von der ewigen Erwartung ähnlicher Überfälle. Nicht nur alle Lebensfreude würde ihnen vergällt, nein, sogar ihr Typus würde sich verändern, verschlechtern. Allmählich schlichen sich in sie Argwohn, Misstrauen ein, der egoistische Trieb der Selbsterhaltung und die von ihm unzertrennliche Grausamkeit. Die Kolonie würde aufhören, unsere Kolonie zu sein, würde sich in eine kriegerische Republik inmitten der geschlagenen, von Feindseligkeit erfüllten Völker verwandeln. Die sich wiederholenden, blutige Opfer fordernden Überfälle würden immer mehr das Gefühl der Rache und der Feindschaft vergrößern. das uns teure Bild des Menschen entstellen, und unsere Leute wären objektiv gesprochen aus Notwehr gezwungen, die grausamsten Mittel anzuwenden. Schließlich nach langem Schwanken und einer qualvollen Kräftevergeudung müssten wir unvermeidlich zu jener Lösung der Frage gelangen, die wir bereits von allem Anfang an hätten anerkennen müssen. Die Kolonisierung der Erde fordert die völlige Ausrottung der Erdenmenschen. Unter den 100 Zuhörern entstand ein Gemurmel des Entsetzens, aus dem sich Nettis missbilligender Protest laut abhob. Als die Ruhe wiederhergestellt war, fuhr Sterni gelassen fort. Das Unvermeidliche muss begriffen, und wie hart auch immer es erscheint, es muss ihm ins Auge gesehen werden. Es gibt für uns zwei Möglichkeiten, entweder eine Stagnation in der Entwicklung unseres Lebens oder die Vernichtung des uns fremden Lebens auf der Erde. Ein drittes gibt es nicht. Nettis Stimme durchklang den Raum. Das ist nicht wahr! Ich weiß, woran Nettie denkt, wenn sie gegen meine Worte protestiert, und gehe auch schon zu der dritten Möglichkeit über, die sie im Auge hat. Dieser aber ist der sofortige Versuch einer sozialistischen Erziehung der Erdenmenschheit, ein Plan, den wir alle noch unlängst befürwortet haben, der aber meiner Ansicht nach unbedingt aufgegeben werden muss. Wir kennen die Erdenmenschheit nun schon zur Genüge, um einzusehen, dass diese Idee völlig sinnlos sei. Die Kulturstufe der führenden Erdenvölker ist etwa die gleiche, wie die unserer Vorfahren zur Zeit der großen Kanalbauten gewesen ist. Auf der Erde herrscht das Kapital und es gibt ein Proletariat, das für den Sozialismus kämpft. Deshalb könnte man glauben, dass der Augenblick jener Umwälzung nicht mehr ferne sei, die die organisierte Gewalt vernichtet und die Möglichkeit einer freien und raschen Entwicklung des Lebens gibt. Doch besitzt der Erdenkapitalismus eine wichtige Eigenheit, die die Sache völlig verändert. Einerseits ist die ganze Erdenwelt in politische und nationale Teile gespalten, so dass der Kampf um den Sozialismus nicht als einheitlicher, vollkommener Prozess einer Riesengesellschaft vor sich geht, sondern eine ganze Reihe selbstständiger, eigenartiger Prozesse darstellt, geführt in den verschiedenen Staaten der Gesellschaft, die durch ihre staatliche Organisation, durch die Sprache und die Rasse getrennt sind. Andererseits ist auf der Erde die Form des Klassenkampfes weit gröber und mechanischer, als dies bei uns der Fall gewesen ist, und die gleichsam materielle Kraft, verkörpert durch das stehende Heer und die bewaffneten Aufstände, spielt dabei eine große Rolle. Aus all diesen Umständen ergibt sich, dass die Frage der sozialen Revolution eine unbestimmbare ist. Voraussichtlich wird es nicht eine, sondern verschiedene soziale Revolutionen geben, in den verschiedenen Ländern, zu den verschiedenen Zeiten. Ja, diese Revolutionen werden sogar einen verschiedenen Charakter haben, sowie einen unsicheren, nicht festzustellenden Ausgang. Die herrschenden Klassen verfügen über die Armee und eine hochentwickelte Kriegstechnik und vermögen daher in gewissen Fällen dem aufständischen Proletariat eine vernichtende Niederlage beizubringen, die in den großen Reichen den Kampf für den Sozialismus auf 10 Jahre zurückwirft. Derartige Fälle finden wir bereits in den Schriften der Erde erwähnt. Außerdem wird die Lage jener Länder, in denen der Sozialismus triumphierte, die einer Insel sein, umgeben von ihr feindlichen kapitalistischen Staaten, zum Teil sogar von Staaten, die noch nicht die Phase des Kapitalismus erreicht haben. Um ihre Herrschaft bangend werden die besitzenden Klassen der nichtsozialistischen Länder alle Anstrengungen machen, um diese Insel zu zerstören. Sie werden unaufhörlich kriegerische Überfälle gegen sie organisieren und sogar bei den sozialistischen Nationen genügend Verbündete finden, die den früheren besitzenden Klassen angehörend zu jedem Verrat bereit sind. Das Ergebnis dieser Kämpfe ist schwer vorauszusagen. Aber selbst dort, wo sich der Sozialismus kräftigt und wo er siegreich vordringt, wird sein Charakter auf viele Jahre hinaus getrübt werden. Durch Terror, Kampf sowie durch einen unvermeidlichen barbarischen Patriotismus. Dieser Sozialismus steht im Unseren äußerst fern. Unsere Pflicht wäre demnach, falls wir an dem ersten Plan festhalten, ausschließlich für den beschleunigten Sieg des Sozialismus zu wirken. Welche Mittel stehen uns hierfür zur Verfügung? Wir vermögen den Erdenmenschen unsere Technik zu geben, unsere Wissenschaft, unser Wissen um die Beherrschung der Natur sowie unsere Kultur, die mit den wirtschaftlichen und politischen Formen der Erde im schroffsten Widerspruch steht. Wir können auch das sozialistische Proletariat bei seinem revolutionären Umsturz unterstützen und ihm helfen, den Widerstand der übrigen Klassen zu brechen. Über andere Mittel verfügen wir nicht. Werden aber diese beide zum Ziel führen? Wir wissen heute bereits genug von der Erde, um diese Frage mit einem endgültigen Nein beantworten zu können. Was würden die Erdenmenschen mit unserem technischen Wissen und unseren Methoden anfangen? Vor allem würde sich deren die besitzende Klasse aller Länder bemächtigen. Dies wäre unvermeidlich, weil sich ja in ihren Händen alle Produktionsmittel befinden und weil ihnen 90 bis 100.000 Gelehrte und Ingenieure zu Diensten stehen. Das aber bedeutete, dass ihnen alle Möglichkeiten der neuen Industrie gehörten. Sie jedoch würden diese nur insofern ausnutzen, als es für sie vorteilhaft wäre und ihre Macht über die Massen stärkt. Noch eines, jene gewaltigen neuen Zerstörungsmittel, die ihnen auf diese Art in die Hände fielen, würden sie zur Erdrosselung des sozialistischen Proletariats verwenden. Sie würden es verfolgen, würden eine Provokation in grandiosem Maßstab organisieren, um das Proletariat so rasch wie möglich zum offenen Kampf zu zwingen und in diesem Ringen dessen beste und klügste Kräfte zu morden, weil es diesen nicht gelänge, seinerseits bessere Kampfmethoden zu finden. Derart würde unsere Einmischung in die Angelegenheiten der Erde bloß der Reaktion von oben einen Antrieb geben und ihr zur gleichen Zeit Waffen von ungeheurer Gewalt in die Hände spielen. Das aber würde zumindest auf 10 Jahre den Fortschritt des Sozialismus hemmen. Und was würden wir erreichen, wenn wir das sozialistische Proletariat gegen seine Feinde unterstützen? Angenommen, und dies ist keineswegs gewiss, dass es sich mit uns verbündet, die ersten Siege würden leicht errungen werden, aber dann die unvermeidliche Entwicklung des Patriotismus bei den anderen Klassen würde sich gegen uns und gegen die Sozialisten der Erde wenden. Das Proletariat aber stellt noch in den meisten Ländern der Erde die Minderheit dar. Die Mehrheit hingegen besteht aus den in ihrer Entwicklung zurückgebliebenen Kleinbürgern, aus dunklen, unwissenden Menschen. Diese gegen das Proletariat zu verhetzen, wird den Großkapitalisten und deren Söldlingen, den Beamten und Lehrern nur allzu leicht fallen. Umso mehr als diese Massen, die dem Wesen nach konservativ, häufig sogar reaktionär sind, eine krankhafte Angst vor dem raschen Fortschritt empfinden. Das Proletariat sieht sich also auf allen Seiten von erbosten, erbarmungslosen Feinden umgeben. Die größere Entwicklung des Proletariats verstärkt nur noch diese Feindseligkeit. Es befindet sich in der gleichen furchtbaren Lage, in der sich unsere Kolonisten zwischen den Völkern der Erde befinden würden. Es wird zu zahllosen, verräterischen Überfällen kommen. Die Stellung des Proletariats in der Gesellschaft wird umso schwieriger sein, als es die Erneuerung der Gesellschaft durchführen muss. Und auch in diesem Falle wird unsere Einmischung die soziale Umwälzung verzögern, statt sie zu beschleunigen. Die Zeit der Umwälzung ist demnach nicht zu bestimmen und es hängt nicht von uns ab, sie früher herbeizuführen. Jedenfalls können wir nicht so lange warten. Im Verlauf von 30 Jahren zeigt sich bei uns eine Vermehrung der Einwohner um 15 bis 20 Millionen, die sich in jedem folgenden Jahr auf 20 bis 25 Millionen steigern wird. Es gilt daher, schon früher die Kolonisation zu organisieren, denn sonst werden uns die Kräfte und Mittel hierzu mangeln. Und wir werden unser Unternehmen nicht im richtigen Maßstab durchführen können. Übrigens ist es auch äußerst ungewiss, ob wir uns mit den sozialistischen Staaten der Erde, falls sich solche unerwartet bilden sollten, zu verständigen vermögen. Wie bereits gesagt, ihr Sozialismus ist noch lange nicht unser Sozialismus. Die Jahrhunderte nationaler Unterdrückung, verstärkt durch die für uns unbegreiflich rohen und blutigen Kriege, können nicht spurlos vorübergehen. Sie werden ihre psychologischen Spuren bei den Erdbewohnern auf lange Zeit hinterlassen. Und wir wissen gar nicht, wie viel Barbarei und Wildheit die Erdensozialisten mit sich in die neue Gesellschaft hinübernehmen werden. Wir haben vor Augen ein Beispiel, das uns klar ersichtlich beweist, wie fern selbst die Psychologie des besten Vertreters der Erdenmenschheit der unseren steht. Von unserer letzten Expedition brachten wir einen Erdensozialisten mit, einen Mann, der sich in seiner Umgebung durch Geisteskraft und körperliche Gesundheit auszeichnete. Und was ereignete sich? Unser ganzes Leben erschien ihm dermaßen fremd, stand so sehr im Widerspruch zu seinem Organismus, dass er in kürzester Zeit von einer schweren psychischen Krankheit befallen wurde. Dies ereignete sich bei einem der Besten, den Manny selbst ausgewählt hatte. Was können wir da von den übrigen erwarten? Derart geraten wir in ein Dilemma. Entweder wir müssen auf unserem Planeten die Vermehrung beschränken, was mit einer Schwächung unserer ganzen Lebensentwicklung gleichbedeutend wäre, oder aber wir müssen die Erde kolonisieren, was die Ausrottung der ganzen Erdenmenschheit bedingt. Ich rede von der Ausrottung der ganzen Erdenmenschheit, weil wir auch bei deren sozialistischen Avantgarde keine Ausnahme gelten lassen dürfen. Wir verfügen ja auch nicht über die technischen Möglichkeiten, diese Avantgarde aus der übrigen Masse auszuscheiden, deren unbedeutenden Teil sie darstellt. Aber selbst wenn es uns gelänge, die Sozialisten zu schonen, so würden diese gegen uns einen unerbittlich grausamen Krieg beginnen. Sich selbst zur völligen Vernichtung aufopfern, weil sie sich niemals mit dem Töten von 100 Millionen Menschen abfinden könnten, die ihnen gleichen und die mit ihnen durch viele, häufig äußerst enge, lebendige Bande verknüpft waren. Beim Zusammenprall der beiden Welten gibt es keinen Kompromiss. Wir müssen die Wahl treffen. Und ich sage, wir haben bloß eine Wahl. Das höhere Leben darf nicht dem Niedern geopfert werden. Unter den Erdenmenschen gibt es kaum etliche Millionen, die bewusste Stufen zu dem wahrhaft menschlichen Leben sind. Um dieser Zellenwesen willen dürfen wir nicht auf die Geburt von 10, ja vielleicht von 100 Millionen Wesen unserer Welt verzichten. Wesen, die in unvergleichlich höherem Sinn des Wortes Menschen sind. Unser Vorgehen wird keineswegs grausam sein, denn wir vermögen die Ausrottung der Erdenmenschen auf eine weit weniger schmerzliche Art zu bewerkstelligen, als sie dies untereinander zu tun gewohnt sind. Das Weltenleben ist einheitlich. Es bedeutet daher keinen Verlust, wenn sich auf der Erde anstelle des noch fernen, halb barbarischen Sozialismus schon heute unser Sozialismus verwirklicht. Das unvergleichlich harmonischere Leben mit seiner ununterbrochenen, unbesieglichen Entwicklung. Sternis Rede folgte tiefe Stille. Schließlich wurde sie von Manny durchbrochen, der Anhänger einer anderen Ansicht aufforderte, sich zu äußern. Nettie ergriff das Wort. Ende von Abschnitt 25.